Ich möchte mich auch gleichzeitig bei den Feuerwehrleuten hier im Saal bedanken, die aus feuerpolizeilichen Gründen nicht die letzten zwei Leute reingelassen haben. Das war wirklich sehr nett. Für unsere Feuerwehrleute das Lied Es brennt, es brennt. Es brennt, es brennt. Also da ruft jemand bei der Feuerwehr an. Es brennt, es brennt. So eine ältere Frau. Es brennt, es brennt. Ja, hören Sie mal zu, meine Dame, wie kommen wir denn zu Ihnen hin? Haben Sie nicht mehr diese kleinen roten Autos?